Hallo, mein Name ist Alexander Kowalski und ihr hört Three Heads Radio. Yeah. and I seduce me. Somebody's got to pay the bill at the end of the thrill. If you ain't got no plan B, I know you won't reject me. So what you gonna do? What you gonna do? The sound of the record in the big and the last car. If you're into the feel, then take a spin at the wheel. And just for the statistic, don't act so minimalistic, because it's all on you. So what you gonna do? What you gonna do? Will you show? What you gonna do? Fast or slow? What you gonna do? Here we go. What you gonna do? Meine Damen und Herren, das war's. Und wie jedes Mal an dieser Stelle nehme ich mir vor, dass es bis zur nächsten Sendung nicht allzu lange dauern sollte. Mal sehen, ob es diesmal was wird. Ansonsten bleibt euch ja auch immer noch die Show des lieben Kollegen ED2000. Auch er wird bald mit der dritten Ausgabe seiner Feed Your Three Heads Mind, Body and Soul Sendung beim Three Heads Radio on Air sein. This is ED2000 inviting you to keep it locked, stay tuned and enjoy. Neben all den exzellenten Sendungen gibt's natürlich auch noch unsere CD-Seite. Auf die verweise ich auch immer wieder gerne. Dort findet ihr gerade aktuell die neuen Alben von Anthony Rota, Soda Inc., Sasso oder auch Guido Schneider und Motor. Das alles und noch viel mehr gibt's zum Anhören und natürlich Gewinn. Checkt einfach mal die 3S Radio Seite. Und ich möchte euch auch noch auf die neue Ausgabe der We Love Neon Party Reihe hinweisen. Am 12.8. ist es wieder soweit. In der Maria am Ufer treffen House und Techno aufeinander. fein säuberlich getrennt, auf zwei Floors verteilt und würdig vertreten durch Tim Wright von Novamute, Mark Hawkins von DJX Up und Crime, Dave Tarida von Tresor Records, Frank Müller, The Little Man von Drop Music, Colin Dale von Abstract Dance und noch einigen mehr. Das Ganze, wie gesagt, am 12.8. in der Maria am Ufer in Berlin. Freikarten dafür gibt's in den nächsten Tagen beim 3S Radio. Mehr Informationen gibt's schon jetzt auf meinem Weblog. Ganz einfach http://blog.3heads.de checken. Jetzt ist aber auch genug. Mehr habe ich auch nicht zu melden. Bis denne, ich freue mich aufs nächste Mal und sag tschüss, euer Tim.